Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio zur Freitagnacht-Ausgabe. Wie immer, freitags offene Show. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, live hier im Radio, live hier im Fernsehen. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Wir können uns über jedes Thema gerne unterhalten. Ich würde mich gerne aber auch unter anderem mit euch über dieses Thema hier unterhalten. Ich habe gelesen in der Zeitung vor ein paar Tagen, Überschrift: Schöne Frau gleich schlechter Sex. Und weiter ist hier zu lesen: aufregende Kurven, Haut wie Seide, verführerische Lippen und trotzdem müssen wir sie bemitleiden, die schöne Frau. Denn je schöner die Frau, desto schlechter ist ihr Sexleben. Und die Quelle ist das Männermagazin mit dem zungenbrecherischen Namen Men's Health. Und die wiederum berufen sich auf einen römischen Psychoanthropologen. Und der Grund ist: Die schöne Frau, je mehr sie sich um ihren Körper kümmert, umso unbefriedigender soll ihr Sexleben sein. Also, ich bin jetzt interessiert an euren Erfahrungen mit schönen, mit wirklich schönen Frauen. Sind die langweilig im Bett? Oder ich würde vielleicht auch gerne mit der einen oder anderen sehr schönen Frau sprechen und die soll mir ein bisschen über ihr Sexleben erzählen, wie sie das selbst empfindet. Was wichtiger ist, das Sexleben oder das Pflegen der äußeren Hülle? Also wir wollen mal gucken. Schöne Frau gleich schlechter Sex. Ich wage das zu bezweifeln. Ich weiß es nicht, ob man das so ganz allgemein sagen kann. Ich bin gespannt auf eure Erfahrung und eure Meinung. Jetzt geht's erstmal los mit Ines. Und Ines ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Ines. Ja, Ines, dein Thema. Ja, ich glaube, ich bin verliebt in eine Frau. Sagt bloß. Ja. Wie ist denn das passiert? Weiß ich auch nicht. Also seit 2 Jahren denke ich überhaupt, oder seit 2,5 Jahren denke ich darüber nach, ob es sein kann, dass ich vielleicht nicht so auf das männliche Geschlecht stehe. Und aha, immerhin denkst du 2,5 Jahre darüber nach und es kam nicht wie aus dem heiteren Himmel, der Blitz. Genau. Aha. Also damals hat meine beste Freundin mir erzählt, dass sie eine Frau geküsst hat, beziehungsweise Mädchen, und ja, dann bin ich neugierig geworden und dann habe ich mich irgendwann in sie verliebt. Aha. Oder hab's geglaubt. Und hast sie auch mal irgendwie schnell geküsst, um das mal auszuprobieren? Nee, ich habe mich ja nicht getraut. Also es war ein paar Mal kurz davor und einmal auch eine komische Situation. Da waren wir auf Klassenfahrt und... Aber es ist nichts gelaufen? Nee, bis jetzt noch nicht, nee. 2 Jahre nichts gelaufen, 2 Jahre beschäftigst du dich ja mit dem Thema. Ja. Und in diesen 2 Jahren gab es auch keine Männer? Doch, ich hatte einen Freund, aber das ist immer nur kurzzeitig gelaufen und dann 4-mal mit dem Gleichen und... Aber es hat nie so richtig geklappt. Wie 4-mal mit dem Gleichen? Also 4-mal war ich mit dem zusammen. Ach so, ach so. Schnell wieder auseinander, wieder zusammen und immer wieder versucht, aber nicht wirklich geklappt. Ja. So, und jetzt hast du die Vermutung, du bist verliebt in eine Frau. Ja. Wer ist denn jetzt die Glückliche oder vielleicht, ja, sagen wir mal die Glückliche? Hoffentlich Glückliche. Das ist eine Arbeitskollegin von mir. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, ich weiß ja nicht, wer alles zuhört. Damit man das nicht so erkennt. Ja. Aber du, ich stelle relativ allgemeine Fragen, damit man das nicht so rekonstruieren kann, wer du bist und um wen es sich handelt. Also diese Dame ist in deinem Arbeitsumfeld. Hast du ihr das irgendwie signalisiert schon? Also ich habe, also sie ist 10 Jahre älter als ich. Und also ich habe jetzt erstmal versucht, eine Freundschaft mit ihr aufzubauen oder überhaupt zu signalisieren, dass ich sie gerne mag. Und also ich kann mir vorstellen, dass sie das auch wohl sich denken kann oder so, aber ich weiß es halt nicht. Jetzt muss ich doch eine Detailfrage stellen. Ist sie liiert? Hat sie einen Freund? Ist sie verheiratet gar? Nee, verheiratet ist sie nicht. Sie hat ja eine mehr oder weniger Beziehung, das ist auch immer, geht auch ein bisschen hin und her und sie ist auch nicht gerade glücklich dabei, das weiß ich schon. Also ihr habt beide jetzt eine Freundschaft aufgebaut. Ist natürlich ein ganz geschickter Weg, an jemanden vielleicht auch ranzukommen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall schon mal gut, damit da so eine gute Atmosphäre zwischen euch herrscht. Ne? Eine Vertrauensebene. Jetzt muss es ihr sagen, Ines. Ja, zack, das ist nicht zack. So einfach. Wenn ich es einfach sage, wie soll ich das machen? So, wie du es mir gerade gesagt hast. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dann rennt sie weg oder so. Wie lange schlägst du dich denn jetzt mit diesem Vielleicht-Gefühl schon rum? Halbes Jahr. Halbes Jahr, also lange Zeit. Ja. Und es wird wahrscheinlich immer stärker. Ja. Und immer hast du weiche Knie und Herzbibbern, wenn du in ihre Nähe kommst. Ja, das Bekloppte ist eigentlich, dass ich immer durch die Gegend laufe und ihr eigentlich versuche, über den Weg zu laufen. Wenn sie dann plötzlich vor mir steht, dann will ich am liebsten gar nicht da sein. Du kriegst kein Wort raus. Lass uns mal so ein bisschen in den Bereich der sexuellen Fantasie gehen. Ist es so, dass du, wenn du dich selbst befriedigst, auch an sie denkst? Ja, kann man schon sagen. Mhm. Also das ist natürlich alles, sind alles so Hinweise, dass da wirklich eine Bombe eingeschlagen hat, ne? Im positiven Sinne. Ob das so positiv ist, weiß ich nicht. Doch. Erstmal ist es gut, wenn man das große Gefühl des Verliebtseins in sich spürt und dass man das überhaupt leben und erleben kann. Jetzt kann es natürlich sein, dass es traurig endet, wenn sie sagt, nein, ich bin in dich nicht verliebt, ich bin überhaupt nicht lesbisch veranlagt und nicht bisexuell veranlagt. Aber dann hast du das Gefühl erlebt und du hast es gewagt, es jemandem zu sagen. Das finde ich schon einen tollen Erfolg. Also das habe ich schon mal gewagt. Und so wird es auch immer weitergehen in deinem Leben. Weißt du, ist es einfach sinnlos, wenn man sich verknallt hat, egal ob jetzt schwul, bi oder hetero, ist völlig egal. Wenn man dann auch dazu steht und das sagt und sich dann mit den Realitäten auch abfindet, seien die nur positiv oder negativ. Wenn die positiv sind, dann freust du dich, wenn sie negativ sind, musst du dich damit abfinden. Also ich habe ihr eigentlich auch schon mal so einen Tipp gegeben, mehr oder weniger. Mhm. Da habe ich mit ihr über ihn gesprochen und dann meinte ich, also habe ich ihr auch gesagt, dass ich ganz schön eifersüchtig bin. Und über ihren Freund? Ja. Ja. Und also ich weiß nicht, also ich wollte es auch nicht so direkt sagen, aber da hat sie eigentlich ganz gut reagiert. Und ja, wie hat sie reagiert? Also ich fand es eigentlich sehr süß, dass ich mich getraut habe, das zu sagen. Na, siehst du. Vielleicht ist sogar die Freundschaft gar nicht gefährdet. Nehmen wir mal den Fall an, sie kann es nicht erwidern. Könnte es ja sein, dass ihr befreundet bleibt, wenn du das aushältst. Ne? Das ist dann die Frage, ob du eine nur Freundschaft akzeptieren kannst. Also mittlerweile kann ich es schon mal akzeptieren, dass es ihn gibt. Am Anfang konnte ich das ja gar nicht. Ist ja auch schon mal ein Anfang. Ja. Ines, fass dir ein Herz in der nächsten besten Gelegenheit, in der wirklich besten Gelegenheit, wenn ihr beiden zusammen seid, irgendwas gemeinsam macht, ihr vielleicht nett beieinander sitzt oder so, dann würde ich es einfach gestehen. Damit jetzt einfach eine neue Ebene da reinkommt zwischen euch beiden. Hm? Ja, ich muss es versuchen. Alles Gute, viel Glück. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich habe mich riesig gefreut über Post. Mensch, Mensch, Mensch. Sowas Nettes. Tanja Sommer. Bei so einem netten Brief sage ich es immer den ganzen Namen, hat mir geschrieben. 15 Jahre alt, hat geschrieben. Hallo lieber Domian, ich bin ein riesiger Fan deiner Sendung und versuche sie so oft wie möglich zu hören. Du hast in einer Sendung mal gesagt, dass du das neue Lied von Rosenstolz zusammen mit Mark Almond super findest. Als ich neulich in der Stadt war, habe ich die CD gesehen und zu dir gekauft. Hoffentlich freust du dich. Und sie hat mir wirklich diese CD hier geschickt. Ich bin ganz gerührt und freue mich riesig, liebe Tanja. Und du bittest noch um ein Autogramm, Christin, natürlich. Gar keine Sache. Da freue ich mich sehr. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich habe die CD in der Tat noch nicht. Und ich finde sie wirklich sehr, sehr klasse und sehr schön. Miriam, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Wir unterhalten uns über was, Miriam? Ja, über eigentlich ein trauriges Thema. Und zwar hat sich vor einem knappen Jahr mein Freund umgebracht. Ja. Da ist mal vergangen irgendwie und das war jetzt am 21. 21. Mai, also am Montag. Ah ja. Mhm. Das ist dann ein Jahr her irgendwie und momentan wird bei mir irgendwie alles wieder aufgewühlt. Mhm. Ich dachte, ich hätte eigentlich schon ganz gut verarbeitet, aber... Wie lange wart ihr zusammen? Ja, wir waren ein knappes halbes Jahr waren wir zusammen. Wir kannten uns aber schon 11 Jahre. 11 Jahre, also eine alte Freundschaft, Bekanntschaft. Ja, ganz genau. Ja, eigentlich mehr eine Bekanntschaft irgendwie. Mhm. Und es hätte im Endeffekt auch keiner damit gerechnet, dass wir mal zusammenkommen würden irgendwie. Und was ist denn da passiert? Warum hat er es getan? Ja, warum hat er das getan? Ja, das sind viele Gründe. Er lebte in Scheidung. Er hatte 2 Kinder, die er nicht sehen durfte. Die er also hinterher nicht mehr sehen durfte, weil er seine Frau wohl auch ein paar Mal enttäuscht hatte, so wie ich so im Nachhinein auch erfahren hatte dann von seiner Schwester irgendwie, dass er dann eben nicht zu den verabredeten Terminen gekommen ist und seine Kinder im Endeffekt gewartet haben und er kam nicht und da hat sie ihm das also ganz verboten hinterher und er hatte auch finanzielle Probleme, war arbeitslos. Hat er einen Brief hinterlassen oder vermutest du das alles? Ist das so ein Puzzle, was sich da zusammensetzt? Nein, er hat mir also auch viel erzählt, weswegen es ihm eben auch dreckig geht. Also er hat mir auch schon öfter gesagt, er würde sich am liebsten umbringen irgendwie. Und, er hat keinen Brief hinterlassen? Er hat einen Brief hinterlassen, der aber nicht an mich ging, sondern eigentlich mehr an seine Familie. Irgendwie. Hast du den je gesehen? Den Brief? Nein, habe ich nicht. Wie hat er sich dann das Leben genommen vor einem Jahr? Er hat sich im Auto vergast, am Windrad irgendwo. Wo? Am Windrad? Am Windrad, ja. In so einem großen Windrad. Verstehe ich nicht. Windrad? Wie am Windrad? Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Also er saß in einem Auto? Er saß in seinem Auto, ja. Und das Auto befand sich wo? Das Auto befand sich auf dem Parkplatz von so einer großen Windkraftanlage. Ach, sowas meinst du? Ja, genau. Ja. Und er hat dann die Auspuffgase in das Auto reingeleitet. Genau. Und ist dann daran verstorben. Ja. Ihr wart ja relativ frisch zusammen, ne? Ja. Dieses ein halbes Jahr. Ja. Ist das dann nicht auch eine neben dem Schmerz, empfindet man da nicht auch eine tiefe Verletzung? Ja. Ne? Nämlich nach dem Motto, warum tut er mir das an? Ja. Und warum hat unsere Liebe ihn nicht wieder aufbauen können? Ja, irgendwo schon. Mhm. Also, wie waren denn so deine ersten so Gefühle? War das nur Trauer oder war es auch Wut? Nee, es war eigentlich nur Trauer. Die ersten Gefühle waren wirklich nur Trauer gewesen. Und ich meine, so zwischendurch, ja, dann habe ich auch eine tierische Wut irgendwie, dass er es gemacht hat irgendwie und mich jetzt alleine gelassen hat, so mit den ganzen Problemen irgendwie. Und aber andererseits, weiß ich nicht, habe ich dann auch wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich überhaupt solche Gedanken habe. Da hast du ein schlechtes Gewissen? Ja. Mhm. Weil für mich war er im Endeffekt mein Traummann gewesen auch, ne? Also ich habe ihn wirklich über alles geliebt. Er hat das ja nun offensichtlich dann richtig geplant, ne? Ja. Und dann sowas, wenn man dahin fährt und dann so ein Schlauch, der muss ja irgendwie installiert werden, da muss ja alles vorbereitet sein. Ja. Auch noch ein Punkt, weswegen man ja sauer sein könnte, dass er dir nicht irgendetwas hinterlassen hat. Er hat ja nichts hinterlassen, ne? Ja, irgendwo, ja klar. Er hat dich ja volle Kanne damit konfrontiert, dir das so vors Gesicht geschleudert, ne? Diese Tatsache, dass er sich das Leben genommen hat. Ja, mehr oder weniger. Also das war ja letztes Jahr auf dem Sonntag gewesen und er hat also den Mittwoch davor per SMS auf übelste Art und Weise mit mir Schluss gemacht, ne? Also dass ich eine tierische Wut auch auf ihn gekriegt habe. Ach so. Also er hat vorher mit dir Schluss gemacht? Ja, ja. Das war wahrscheinlich so eine Panikreaktion, noch schnell irgendwie alles klar machen. Ja, denke ich mir auch. Denke ich mir auch. Warst du dann bei seiner Beerdigung? Ja, sicher, ne? Oder? Nein, war ich nicht. Hast du nicht? Also ich war an dem Tag seiner Beerdigung, was heißt seiner Beerdigung? Es war nur eine Trauerfeier gewesen, weil er ist eingeäschert worden. Und ich hatte also die Gelegenheit des Morgens mich von ihm auch noch persönlich zu verabschieden. Also ich habe ihn noch im Sarg liegen sehen und konnte mich auch von ihm verabschieden. Und das hat, meine ich, sehr viel gebracht, wo ich eigentlich vorher tierische Angst vor hatte. Weil der Sarg war auf? Der Sarg war auf, ja. Wie sah er aus? Als wenn er schlafen würde. Hast du ihn angefasst noch? Ja, ich habe ihn angefasst. Wo hast du ihn angefasst? Ich habe ihn an der Stirn angefasst, weil sein Pony nicht in der Stirn war und das war eigentlich so, ja, so Makel von ihm gewesen, weil er das absolut nicht haben konnte, wenn sein Pony außer Stirn war, ne? Und da der so ein bisschen lang auch gewesen ist, hat man ihn wohl so ein bisschen aus der Stirn rausgezogen und ich habe den einfach so ein bisschen wieder reingezogen. Warst du da alleine mit ihm? Nein, mit seiner Schwester. Was ist da in dir vorgegangen? Was geht in einem vor, wenn man den geliebten Menschen, den Traummann, sagst du, jetzt tot vor sich liegen sieht? Ja, man kann es irgendwo nicht realisieren irgendwo. Also es kam mir vor wie ein Traum irgendwo, ne? Das mir auch jetzt so teilweise noch vorkommt wie so ein Traum, ne? Dieses Bild prägt sich einem ja auch wahrscheinlich ungeheuer tief ein, ne? Sodass du das nie wieder vergessen wirst können, wie er im Sarg lag. Ja. Wie viele Wochen hast du so getrauert, dass du vielleicht zwischendurch manchmal gedacht hast, ich kann nicht mehr, ich kann auch nicht mehr? Ziemlich lange. Ich bin auch hinterher in einer psychischen Klinik gewesen, also in der psychosomatischen irgendwie. Und ich bin auch alleinerziehend. Ich habe einen 3-jährigen Sohn und ich sag mal so, die ersten Wochen oder die ersten 1-2 Monate nach seinem Tod war mir im Endeffekt wirklich auf Deutsch gesagt alles scheißegal, ne? Selbst dein Kind? Selbst mein Kind. Ja. Selbst mein Kind war mir egal. Ja. Weil ich hatte einfach keinen Nerv mehr auf irgendwas, ne? Geschweige denn irgendwie morgens aufzustehen oder irgendwas zu machen, ne? Also wann hat sich das wieder so ein bisschen gefestigt und reguliert? Nachdem ich aus der Klinik wieder raus war. Also ich war 4 Monate. 4 Monate. 4 Monate in der Klinik und hat er eigentlich gewusst, wie sehr du ihn liebst, dass er dein Traummann ist? Ich glaube, er hat es nie so realisiert irgendwie. Also ich habe mal von Bekannten so im Nachhinein erfahren, dass er wohl mal zu ihm sagte, er hätte Angst, sich nochmal richtig festzubinden, weil er eben Angst hätte, wieder auf die Klappe zu fliegen irgendwie. Ne? Glaubst du, dass er dir alles erzählt hat oder hältst du es für möglich, dass da noch etwas Dramatisches war, was ihn dazu bewogen hat, sich umzubringen, was du nicht weißt? Ich glaube schon, dass das alles war. Hast du mit seinen Leuten, mit seiner Familie auch irgendwie Kontakt gehabt oder hinterher noch oder vielleicht heute noch? Ich habe heute noch Kontakt mit seiner Schwester. Teilweise, ja. Hat die das auch alle vollkommen überrascht oder haben die sich auch... Ja. Weil er hat es zwar immer wieder gesagt, ne, aber im Endeffekt, ja, es hat ihm hinterher keiner mehr geglaubt. Ne? Jetzt ist ein Jahr vergangen, nur jährt sich die Sache am 21. Mai, hast du gesagt. Das ist natürlich dann besonders schlimm, dann reißt das alles nochmal auf, wenn du das genau ein Jahr lang ist. So in den letzten Wochen, kannst du das so sagen, wie oft du am Tag daran denkst, an ihn denkst? Eigentlich den ganzen Tag über. Also umso näher der 21. rückt, umso mehr irgendwie merke ich, wie ich immer wieder tiefer falle, ne? Immer wieder tiefer in diese Trauer. Hast du vor, an diesem 21. irgendwas Spezielles zu tun? Ich werde an sein Grab gehen, also das werde ich auf jeden Fall tun. Besuchst du ihn überhaupt oft am Grab? Nein, weil ich auch absolut keine Verbindung da habe irgendwie zu ihm. So, also was ich vorher oft gemacht habe, dass ich an diesem Windrad war. Ich habe mich einfach so auf den Parkplatz gestellt irgendwie und einfach nur so meinen Gedanken freien Lauf gelassen und da ging es mir eigentlich gut. Ne? Hat man dir oder euch irgendwie erklärt, wie stirbt man, wenn man sich vergast mit der eigenen Motorabgase? Ist das schläft man da einfach ein? Ja, ich denke, qualvoll. Ja. Man schläft einfach ein, ja. Ja, und so wie seine Schwester mir erzählt hatte, ein so ein Mann vom Bestattungsinstitut, also die ihn auch gefunden haben, die haben wohl gesagt, also normalerweise so, bei den meisten Menschen ist es so, dass sie nochmal so im letzten Moment sich verkrampfen. Und bei ihm war es eben nicht so, ne? Er war also völlig entspannt. Und so wie man eben auch so gehört hat, er hatte das also schon 4 Wochen vorher geplant gehabt. Ne? Er hat sich also im Beerdigungsinstitut erkundigt, wie eine Urnenbeisetzung vonstatten geht und all sowas. Und hat das auch so veranlasst, dass er so bestattet wird? Ja. Es ist so unglaublich schwer, glaube ich, als so nahestehender Mensch, wie du es bist, zu akzeptieren, das war sein Wunsch. Ja. Und dann zu ertragen, dass du diese Liebe nicht mehr leben kannst. Ja. Ist es auf jeden Fall. Hast du Menschen oder einen Menschen zumindest, mit dem du dich austauschen kannst, mit dem du auch über die Trauer reden kannst? Ja, habe ich. Ja, hast du. Das sind also meine besten Freundinnen irgendwie und die stehen mir eigentlich auch sehr zur Seite, muss ich sagen. Kannst du dir vorstellen, dich nochmal zu verlieben? Momentan nicht. Es ist alles noch viel zu frisch. Ja. Vielleicht irgendwann, das kann man nicht sagen. Ja. Ich hoffe sehr für dich, dass das gelingen wird. Ja. Der Besuch an dem Grab ist sicher sehr richtig am 21. Ja. Ja, das auf jeden Fall. So in Gedanken sprichst du manchmal mit ihm? Ja. Ich spreche sehr oft mit ihm. Ja, und was mich eben auch sehr fertig macht, ich träume auch oft von ihm und habe eben auch schon öfters diesen Traum gehabt, also dass das alles nur gespielt war, dieser Selbstmord irgendwie, um seine finanziellen Probleme irgendwie auf die Reihe zu kriegen, ja, und dann werde ich morgens wach und bin dann wirklich schon selbst am Zweifeln irgendwie, stimmt das jetzt wirklich oder stimmt es nicht, ne? Sicher alles Formen, auch diese Träume, das zu verarbeiten, ne? Und wieder mit zurande zu kommen. Ja. Darf ich dir anbieten, dass du mit einem Psychologen noch ein paar Worte redest? Das ist der Ferdinand heute Nacht. Mir tut es sehr leid, was dir widerfahren ist. Vor allen Dingen, wenn man sagt, das ist der Mann für mein Leben und wie man den er verloren hat. Das ist sehr schlimm. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe von Herzen, aber du hast ein Kind. Ja. Das ist ja doch schon etwas, wo man sehr viel Hoffnung herausholen kann. Ich hoffe für dich, dass du diese Trauer in der angemessenen Zeit verarbeiten wirst können. Alles Gute von Herzen und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, danke. Tschüss, Miriam. Jo, tschüss. Petra ist dran. Petra ist 38 Jahre alt. Hallo, Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Petra. Mein Thema ist Polyneuropathie. So, da habe ich jetzt alles verstanden. Nein, ich weiß nicht, was das ist. Erklär es uns. Das ist eine... Man hat bei Polyneuropathie eine gestörte Nervenendleitgeschwindigkeit. Gestörte das bedeutet, Nervenendleitgeschwindigkeit? Ja, bedeutet Missempfindungen an den Füßen und an den Händen. Missempfindungen? Ja. Was ist das genau? Das heißt, Taubheitsgefühl, Brennen, Ameisen laufen, Schmerzen bis hin fast zur Bewusstlosigkeit teilweise. So stark? Ja, also ich war schon mal weg, da hat mein Mann mich dann geohrfeigt, dass ich wieder da war. Da war ich also wirklich so hyperventiliert, dass ich weg war. Diese Schmerzen sind ausschließlich an Händen und an Füßen? Und an den Füßen, ja. Also an den Händen? An den Füßen am schlimmsten und an den Händen mittlerweile auch. Das sind immer so, ein gewisser Grundschmerz ist immer da und dann kommen richtig Schübe. Da denkt man wirklich, man holt die Tapeten von der Wände. Hast du im Moment auch einen Grundschmerz? Ja. Grundschmerz ist immer ist da. Immer also da geht kein Weg dran vorbei, den kann man also auch nicht wegkriegen, auch nicht mit Valeron. Ich nehme zweimal am Tag 12 Milligramm Valeron. Das ist ein sehr starkes Schmerzmittel. Das ist ein sehr starkes Schmerzmittel, das ist die Vorstufe zum Morphium. Hast du im Moment so einen Schub oder? Nee, im Moment geht's. Den habe ich heute im Laufe des Abends schon gehabt. Wie lange halten diese Schübe dann an? Zwischen einer halben Stunde und Stunden. Das ist ganz unterschiedlich. Hat man da nicht Angst, dass diese Schübe gar nicht aufhören, dass das jetzt ein Dauerzustand wird? Ja, wenn sich das sehr lange hinauszieht, man kann auch gar nichts mehr machen. Du bist dann völlig platt. Wenn die Schübe kommen, kannst du nichts machen. Dann hängst du völlig durch. Dann Wärme ist gut, also dann Decke nehmen, sich einwickeln, Wärme hilft, also... Kaltes Wetter ist also auch total mies. Je wärmer das Wetter, desto besser. Jetzt, wo es wärmer war, ging es mir auch insgesamt besser. Du bist 38, habe ich gesagt. Ja, genau, 38. Wie viele Jahre hast du das schon? 3,5 Jahre. Erst 3,5 Jahre. Und also, das ist vor 4 Jahren angefangen mit dem Burning Feet Syndrom. Da denkt man, die Füße stehen in Flammen. Aber ich sagte gerade erst 3,5 Jahre, weil ich dachte, das wäre eine angeborene Geschichte. Wahrscheinlich ist es auch angeboren, aber erst ausgebrochen. Das ist wahrscheinlich ausgelöst durch eine Niereninsuffizienz zweiten Grades. Also die wieder ausgelöst ist durch jahrelangen hohen Blutdruck. Also ich habe schon eine ganz lange Krankengeschichte hinter mir. Also 3,5 Jahre und diese schwere Erkrankung. Gibt es denn da eine Hoffnung, dass man das mal los wird? Oder hast du das jetzt für immer? Nee, also das wird man nicht mehr los. Wenn eine Nervenschädigung da ist, dann kann man das vergessen. Also ich, ganz oft kann ich nicht mal alleine zur Toilette gehen. Wenn mein Mann mir da nicht hilft, komme ich nicht zur Toilette. Zum Beispiel. Wenn das immer schlimmer wird, wie schlimm kann es sein? Also das kann, bis zu einer, Muskelschwäche ist sowieso da. Also auch damit hängt ein ganz rapider Muskelabbau zusammen, weil du dich ja nicht mehr bewegen kannst. Das heißt, es könnte passieren, dass du irgendwann im Rollstuhl sitzt? Im Rollstuhl bin ich. Ach, da bist du schon. Das heißt, im Haus kann ich mich noch bewegen und an ganz guten Tagen außerhalb so 200 Meter. So, und schlimmstenfalls könnte es passieren, dass du dich gar nicht mehr bewegen kannst und im Bett liegst. Frage ich jetzt, wenn es sich ganz dramatisch weiterentwickelt. Das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Ich weiß nur, dass dieser rapide Muskelabbau eben auch ist, zum Beispiel auch, dass man überhaupt keine Kraft mehr hat im Körper. Man hat einfach keine Kraft. Ja. Hast du gerade gesagt, du nimmst, wenn du diese Schübe hast, dass du wahnsinnige Schmerzen in den Füßen, in den Händen hast und schreien musst, oder fast ohnmächtig wirst für Schmerzen, diese Schmerztabletten. Gibt es denn irgendein Mittel dagegen, was das vielleicht ein bisschen reduziert? Nur ganz geringe Medikamente dafür. Die Creme de la Creme nehme ich. Ja. Und mehr kann man nicht machen. Es ist nichts zu machen. Ich war schon bei Neurologen, bei Schmerztherapeuten und ich habe jetzt Kontakt aufgenommen zu Selbsthilfegruppen, wodurch ich das also auch mit dem Muskelabbau jetzt erfahren habe. Man erfährt ja von den Ärzten nichts. Man die muss sich da selber darum kümmern, dass gut. man Informationen kriegt. Du bist verheiratet, sagst du? Ja. Hast du Kinder? Ja, allerdings aus erster Ehe und die leben beide bei meinem Ex-Mann. Hat das auf euer Eheleben im Alltag wahrscheinlich riesige Konsequenzen, dass du einfach nicht so viel machen kannst? Wie ist das bezogen so in den Bereich Sexualität? Kannst du mit deinem Mann noch schlafen? Ja. Das geht. Sex hilft gegen Schmerzen. Sex hilft gegen Schmerzen. Ja. Oder dann dürfen aber die Schmerzen nicht zu stark sein, sonst hat man auch keine Lust auf Sex, ne? Oder sind deine Erfahrungen anders? Also oft ist es so, wenn mein Mann mitkriegt, der kann mir überhaupt nicht mehr helfen. Es läuft also überhaupt nichts mehr. Ja. Dann hilft Sex. Ach. Weil der ganze Körper verkrampft sich. Du bist steif wie ein Brett. Ja. Man könnte mich zwischen zwei Stühle legen, ich würde da nicht runterfallen. Das ist ja sonderbar. Und dann hilft zum Beispiel Sex, um die ganzen Verkrampfungen im Körper zu lösen. Ist irgendwie einleuchtend. Hast du das in der Selbsthilfegruppe auch schon mal erzählt? Machen die anderen das auch? Nee, ich habe das zwar mit einer Leiterin einer Selbsthilfegruppe schon mal besprochen, aber die Dame ist schon 73, da ist das. Ja, sagt das nicht, also. Ja, aber nein, ich habe das auch schon mal erzählt und auch schon mal eine, ich werde hier sozialpsychologisch betreut auch. Mhm. Seit einiger Zeit, ich habe mich selber drum bemüht, weil ich da auch selber mit der ganzen Situation nicht mehr klar kam. Ja. Man ist so jung, man kann nicht mehr, man möchte gerne, ich bin also an ziemlich so allem interessiert. Ja. Man kann nichts mehr alleine, man kann nicht mehr alleine laufen, man kann nicht Fahrrad fahren, man kann nicht Auto fahren, man kommt also alleine nicht mehr von der Stelle. Aber es ist schon eine verrückte Sache, dass eine Therapie über Sex läuft, ne? Das hilft. Also wenn gar nichts mehr geht, also dann... Ein schönes Medikament eigentlich. Ja, wenn man denn Zeit dafür hat. Ja, Moment, jetzt muss ich aber, das ist so, ich lache jetzt so ein bisschen dabei, aber es ist ja irgendwo auch immer so sehr ernst. Du sagst, wenn gar nichts mehr läuft, das heißt, dein Zustand ist dann wirklich sehr ernst. Du bist völlig verkrampft. Macht es dir denn dann auch Spaß am Anfang? Oder wie empfindest du die Sexualität? Man kriegt das durch die Berührung, weiß ich nicht. Man ist in dem Moment ja auch wahnsinnig im Stress. Mhm. Das ist ja auch ein Stresszustand, wenn du Schmerz hast. Absolut, dann wird durch Zärtlichkeit wird Stress abgebaut. Und die Entspannung folgt daraus. Und dann folgt nachher die Entspannung. Ja. Das dauert zwar seine Zeit, aber es funktioniert. Warst du früher berufstätig? Nein, leider nie. Ich habe leider nie in meinem Beruf gearbeitet. Mhm. Das heißt, du kannst aber jetzt auch nicht viel im Haushalt machen. Ich bin, arbeiten sowieso nicht mehr. Mhm. Ich bin im dritten Jahr Rentnerin. Mhm. Und im Haushalt, was ich noch machen kann, ist Wäsche waschen, aufhängen. Mhm. Und kochen. Aber es gibt eben sehr viele Sachen bei uns mittlerweile, die ganz schnell gehen. Und du hast den Eindruck, dass dein Mann nach wie vor gut zu dir hält und dass die Ehe nicht gefährdet ist dadurch? Nein, die Ehe ist überhaupt nicht gefährdet. Wir haben uns vor 4 Jahren kennengelernt, wo das gerade mit dem Burning Feet Syndrom angefangen hatte. Also dieses sogenannte Burning Feet Syndrom, das ist der Auslöser für diese Krankheit, die du hast. Kann man das so sagen? Die Krankheit ist schon wieder einen Schritt weiter. Mhm. Und dieser rapide Muskelabbau und diese Schwäche und das alles ist wieder schon nochmal wieder einen Schritt weiter. Mhm. Es entwickelt sich also immer weiter. Mhm. Also man hat also den Muskelabbau dadurch, dass man sich ja nicht mehr bewegen kann. Dadurch also tritt ja die Schwäche auch auf. Auch wieder ein schlimmes Beispiel dafür, was einem so passieren kann, ne? Was jeden von uns betrifft oder betreffen kann und von heute auf morgen passieren kann. Und und es ist ja so, dass eigentlich viele Leute haben die Krankheit. Alkoholiker, Diabetiker. Aber die ist dann noch nicht so ausgebrochen, ne? Diese Krankheiten können die Polyneuropathie auslösen. Mhm, ich verstehe. Das sind also sehr viele Leute, die daran erkrankt sind. Mhm. Und man hört es in der Öffentlichkeit einfach nicht. Es wird immer über MS gesprochen, über was weiß ich alles. Und durchaus vergleichbar, vergleichbar mit MS, ne? Kann man sagen. Mit MS oder wie die Frau die letzte Tage angerufen hat, mit dieser, die sagte, die von der Zecke da gebissen wurde. Genau, das war gestern. Die also sagte auch so, dieses Gefühl, als wenn die Füße und die Beine in Schraubstock stecken. Das habe ich also auch. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du psychomäßig sozial betreut wirst. Ich habe eine Betreuung, ja. Ja, ich würde dir auch gerne anbieten, da ich glaube, dass das ja auch wirklich eine sehr schwierige Sache ist, das so seelisch alles zu verkraften. Dass du mir dass ich die Krankheit habe, ne? Ich habe seit 17 Jahren hohen Blutdruck, ich habe die Niereninsuffizienz, ich habe die Gebärmutter raus. Würdest du gerne vielleicht noch mal ein paar Worte mit meinem Psychologen reden? Ja. Ne, das können wir doch machen. Der ist der Ferdinand. Du legst auf, der Ferdinand ruft dich an. Okay. Und ich wünsche dir alles Gute und grüße deinen Mann herzlich von mir. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1.29 Uhr und 50 Sekunden und wir machen eine ganz kleine Pause. 1.30 Uhr und 39 Sekunden. Dieses Radio 1 Live. Jetzt habe ich gerade gekleckert hier beim Trinken. Und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal. Über was? Telefonnummer 0800-5678-111, Faxnummer 0800-5678-110. Fax, apropos Fax, ich habe ein Fax bekommen. Hallo, lieber Jürgen und liebes Domian-Team. Vor ein paar Tagen habe ich interessiert das Gespräch mit Mike verfolgt. Also es schreibt Nadine. Vor ein paar Tagen habe ich interessiert das Gespräch mit Mike verfolgt, der vom Sex auf dem 10-Meter-Turm im Freibad berichtete. So war es, der hat angerufen hier bei uns. Ich glaube, dass ich das zumindest von der Höhe her noch toppen kann. Vor etwa 4,5 Jahren hatte ich mit meinem ersten Freund Sex auf bzw. im Riesenrad. Das Rad stoppte für circa 10 Minuten wegen eines kleineren Defektes und wir hatten das Glück, von ganz oben zuerst eine wunderbare Aussicht zu genießen und dann noch einen viel großartigeren Orgasmus. Viel Erfolg weiterhin, eure Nadine. Das wollte Nadine uns mal erzählen, das finden wir doch sehr nett und sowas hören wir da auch mal gerne. Sex auf dem Riesenrad, ganz oben stehen geblieben, spektakulär. Ich weiß gar nicht, wie hoch das ist, so ein Riesenrad. Und dann ein Orgasmus, der gehört einem die Welt. Daniel, machen wir mal weiter mit Daniel. 21 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, dein Thema. Ja, mein Thema bezieht sich auf deinen Artikel von vorhin. Oh ja. Genau, also mit den schönen Frauen. Also sagen wir mal für die, die jetzt gerade zugeschaltet haben, es gab eine Pressegeschichte diese Woche, dass schöne Frauen schlecht im Bett sind, ne? Schlechten Sex haben. Das hat ein kluger Mann in Rom herausgefunden, nach einer Studie. Wie ist deine Erfahrung? Also ich finde, der Mann hat keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, weil, also meine zweite Freundin war eine wunderschöne Frau, sag ich mal. Sagen ja alle Männer von ihren Frauen, ne? Ja, das habe ich auch mal so gedacht, aber meine Freunde haben mich zum Beispiel beneidet, dass ich diese Frau hatte und meinten dann auch, wie bist du an die überhaupt rangekommen und sowas. Ja. Und ich muss sagen, keine meiner anderen Freundinnen hat jemals diese Frau toppen können. Also die ging ab wie eine Rakete im Bett? Sozusagen ja. Mhm. Die war aktiv dabei, wir haben neue Sachen ausprobiert, also alles. Ja. Es gibt aber auch eine andere Seite. Meine erste Freundin zum Beispiel war eine nicht so schöne Frau, sag ich mal. Und die war aber auch top im Bett. Also du meinst, das ist völliger Blödsinn, solche Umfragen kann man gar nicht verallgemeinern, meinst du? Kann man nicht verallgemeinern, ganz genau. Wie war es denn so mit der inneren Ausrichtung? Wie war denn diese schöne Freundin so seelenmäßig drauf? Auch ganz toll und toller Mensch und so? Ja und nein, also man konnte sich wohl mit ihr gut unterhalten, aber ja, in diversen Situationen, sag ich mal, war sie dann doch nicht ganz auf der Höhe. Ja. Also ich denke nicht, dass sie richtig schön im Leben steht. Also ich wage mal eine Verallgemeinung, dieses mit dem Sex, dass schöne Frauen schlecht im Bett sind, da kann man auch sagen, schöne Männer sind schlecht im Bett. Richtig. Das glaube ich ist auch so ein Schnickschnack wieder mal, aber was so meine Lebenserfahrung ist, ich bin immer hochvorsichtig, wenn ich in Kontakt komme mit sehr schönen Menschen, mit sehr schönen Männern, mit sehr schönen Frauen. Ich habe in der Regel immer schlechte Erfahrungen mit denen gemacht. Das sind keine tiefen Menschen. Die sind oberflächlich, die sind eitel, die sind sehr narzisstisch natürlich, weil die wissen, was für eine Außenwirkung sie haben, dass ihnen die Welt zu Füßen liegt. Ich bin immer sehr vorsichtig. Es gibt aber auch die Kehrseite. Ja, habe ich noch nicht erlebt, ehrlich gesagt. Also es gibt, es gibt so dieses Vorurteil, dass wenn man zum Beispiel ausgeht in die Disco oder so und man sieht da eine schöne Frau, sagt, nee, zu der gehe ich nicht, die spreche ich nicht an, die ist auf jeden Fall vergeben. Und das ist auch zum Beispiel Quatsch, man geht da hin und wenn man sich mit denen unterhält, habe ich selbst schon erlebt, man kann sich wunderbar mit denen unterhalten. Wenn sie jetzt einen Freund hat, okay, dann sagt sie, tut mir leid, geht nicht. Dann geht man mit dem Lächeln, aber es gibt auch wirklich Leute, mit denen kann man sich wunderbar unterhalten. Das stimmt wirklich in der Tat, dass man immer denkt, die Schönen sind alle vergeben. Pustekuchen. Ja, das sind gerade die frei sind. Das sind oftmals die, die auch einsam sind, ne? Weil denen liegt die Welt zu Füßen, aber letztendlich, und sie ziehen vielleicht auch viele Charaktere an, die sie gar nicht haben wollen. Genau. Und die Guten bleiben auf Abstand, ne? Ja. Also, deine Aussage ist, schöne Frauen können auch schweinetoll im Bett sein. Ja, ne? Schweinetoll ist ein gutes Wort dafür. Genau. Also, die Studie von dem Römer ist dann in deinen Augen nicht viel wert. Nicht viel, aber eigentlich gar nicht. Ich würde gerne mit dem einen oder anderen von euch noch reden, wie eure Erfahrungen sind mit schönen Frauen. Sind schöne Frauen gut im Bett? Frage. Können die das? Sind die richtig scharf drauf und so weiter? Daniel, danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Du. Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt habe ich Stefan hier. Stefan, 30 Jahre. Ja, ja, hallo Domian. Und da ist im Hintergrund noch Franz, ne? Genau. Und der ist 35 Jahre. Genau. Stefan. Ja, mein Thema ist, ich ändere mein Leben. Das ist immer gut. Das ist immer gut, ne? Und nicht immer, aber unter anderem habe ich mich beschneiden lassen. Ah! Erzähl es mir nicht. Warum? Weil es jetzt einfach besser ist. Warum ist denn das besser? Weil du kannst den Sex besser erleben. Warum kann man den Sex besser erleben? Es ist intensiver. Ach, das ist doch alles Quatsch. Doch, natürlich. Ein gestandener Mann von 30 Jahren lässt sich das Pimmelchen beschneiden. Das gibt's doch gar nicht. Ja, Pimmelchen ist gut. Na, Entschuldigung, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Wie groß ist er denn? Ja, er ist nicht klein. Er ist nicht klein, okay. Das ist ja nur völlig verrückt. Bist du schwul? Richtig. Ihr seid schwul, ihr seid ein Paar, ihr beiden. Genau. Ist Franz denn auch beschnitten? Ja, ist er auch. Und hat Franz vielleicht ein bisschen Druck gemacht? Hier, Stefan, nee. Ich will auch, dass du und so. Überhaupt nicht. Jetzt gehst du bist dann zum Urologen gegangen, ne? Genau. Und dann hast du eine Dämmerschlafnarkose bekommen oder örtliche Betäubung? Nee, das hat ja ganz normal örtlich mit ein paar Spritzen unten betäubt. Ja. Ich konnte auch alles sehen, ich habe das auch mit angesehen. Du hast es gesehen. Und dann wird das Skalpell da angelegt und das wunderschöne Häutchen wird abgetrennt. Genau. Hast du es wenigstens aufbewahrt im Glas, im Spiritus? Nee, habe ich nicht. Das hättest du tun sollen. Er hat es mir angeboten, aber ich habe es nicht getan. So richtig schön auf dem Nachttisch steht immer meine Vorhaut. Ne? Ist doch schön. Nein, aber es ist besser. Also ich kann es nur jedem Mann empfehlen. Nein, nein, nein. Also, nein. Also, und wie lange hat es dann gedauert, bis er, der große Mann, wieder einsatzfähig war? So richtig, ja jetzt halt, so nach 6 Wochen. Wie war es denn? Ich stelle mir das am Anfang in der Tat sehr schmerzhaft vor. Ja, es war sehr schmerzhaft, weil nach ein paar Tagen sind halt die Nähte geplatzt und das sah halt nicht so toll aus, aber es ist super verheilt. Es wird rundherum genäht, ne? Richtig. Mit einer Nadel, ne? Mit einer Nadel wird rundherum genäht. Nun hat man ja nachts, haben wir Männer, das ist ja die Natur, wollte es ja so, haben wir Erektion. Ne? Genau. Darüber kann man ja offen reden. Tut das ja nicht irre weh am ersten Tag nach der Operation, wenn es dann losgeht? Du hast an den ersten 2 Tagen keine Erektion, weil du die Angst hast. Auch nicht in der Nacht? Ich dachte, das wäre immer so irgendwie unterbewusst. Wird das. Ja, es ist ja dann passieren und dadurch sind halt die Nähte gerissen. Ach so. Und weil dann? Da halt doch sehr viel vorhanden ist und dann, ja. Aber es war okay. Also man sollte das eigentlich auch gar nicht nehmen, weil es dann viel besser verheilt. Ja. Also es gibt dann auch eine schönere Narbe. Hast du jetzt schon einmal Sex gehabt, richtig? Danach? Ja, doch. Doch. Und das ist besser als vorher? Ja, intensiver. Ehrlich? Intensiver und man spürt mehr. Man kommt auch später. Ist das richtig? Man sagt das ja immer so. Also mein Freund schüttelt gerade ganz kräftig mit dem Kopf. Ja, mit dem Freund rede ich gleich noch. Also das ist alles ganz normal. Ja. Also ich kann es dir ja nur von meiner Seite aus sagen, ich bin natürlich nicht beschnitten, sonst würde ich jetzt nicht so eine Position hier einnehmen. Und meine Erfahrungen mit Männern, die beschnitten sind, sind immer eher unangenehm. Weil ich finde das einfach ein Teil des erotischen Spiels, dass man mit der Vorhaut was unternimmt. Als Partner. Ja. Aha. Ja. Ja, also es gibt ja noch andere schöne Sachen, die man miteinander machen kann. Natürlich, aber ich war immer ein bisschen entsetzt, wenn ich dann zur Sache ging und ich sah, ach, er ist beschnitten. Das war dann schon so, sagen wir mal, so 10% weniger Lust für mich. Es gibt, kann ich nicht sagen, also. ich ahne schon wieder böse. Es gibt in Deutschland einen Club, Cutting Club heißt der. Richtig. Kennst du, ne? Ja, ich habe es im Internet gelesen. Ja, und ich habe schon einige Male mich so ein bisschen despektierlich geäußert über Männer, die sich nachträglich beschneiden lassen. Da hatte ich was am Hals. Dann habe ich böse Briefe bekommen von diesem Club. Jeder natürlich nach seiner Fasson. Ich habe jetzt nur meinen persönlichen Geschmack geäußert. Das wird man ja immer noch dürfen. Stefan, gib mir mal den Franz. Okay, warte, einen Blick. Ja, guten Abend, Domian. Franz ist 35 Jahre alt. Ne? Ja. 35 Jahre alt, beschnitten, seines Zeichens? Ja, genau, ist richtig. Aber schon immer beschnitten oder auch später beschnitten? Nein, mit 18 bin ich beschnitten worden. Oder habe ich mich beschneiden lassen. Auch freiwillig? Ja, was heißt freiwillig, Jürgen? Ich hatte eine Vorhautverengung auch und das ist dann irgendwie scheiße beim Sex und irgendwann siehst du dann ein, dass das besser ist, wenn du das machen lässt. Ich habe es gerade Stefan so verstanden, als hätte der das nur aus Jux und Dollerei gemacht, ne? Nee, also der Stefan hatte auch eine Vorhautverengung. Ah. Also die ging gar nicht zurück und da gab es wirklich keinen Halten. Okay, dann ist das natürlich noch ein ganz anderes Thema. Das habe ich falsch verstanden. Ich dachte, er hätte so aus reinem Spaß das machen lassen. Nein, nein. Ach so, dann ist es halt so. Ne? Ja. Bist du denn jetzt froh als Partner, dass er auch beschnitten ist? Ja, also ich freue mich, wenn er Spaß hat, ne? Ja, und ich meine, ja klar, das ist klar. Aber so für dich, ist es für dich schöner mit oder ohne Haut? Also ich muss sagen, das ist mir eigentlich egal. Also ja? Da kommt es mir eher so auf den Menschen an. Ja, natürlich, klar. Das ist völlig unbenommen. Also für dich ist es wirklich 50-50. Entweder geschnitten oder das ist völlig wurscht. Du findest beides geil. Ja, ich finde beides geil. Ja. Erinnerst du dich noch an dich, wie das damals war, als du beschnitten wurdest mit 18 Jahren? War das auch erstmal am Anfang unangenehm und schmerzhaft? Ja, das war nicht so schlimm. Das war eine Woche und danach hatte ich eigentlich Ruhe und wieder Spaß. Mhm. Es ist ja schade, du hättest ihn ja wirklich animieren müssen, dass ihr das als Andenken aufbewahrt. Ne? Ja, habe ich auch, aber er wollte nicht. Er wollte nicht. Nee, ich wollte ihm in Gießharz gießen. Auch keine schlechte Idee. Ja, keine schlechte Idee. So als Briefbeschwerer, oder? Ja. Gut, Franz, okay. Von dir verabschiede ich mich. Du gibst mir ganz kurz nochmal Stefan. Ja, Moment bitte. Tschüss. Jo. Ja, Stefan, also es war die Ursache war eine Phimose, ne? Ja, richtig, genau. Vorhautverengung. Obwohl ich da auch damit auch guten Sex hatte, aber es war halt dann okay. Wie kriegt man denn, wenn du mir das medizinisch erklären kannst, wie kriegt man eigentlich im Alter, also wenn man älter ist, als Kind ist mir das noch eingängig, wie kann es sein, dass man da eine Vorhautverengung noch bekommt, wenn man sexuell aktiv ist? Durch zu intensiven Sex. Aha. Also es gibt, wenn du halt zu sehr die Vorhaut in Anspruch nimmst, sie reißt dann halt ab und zu. Ja, und dann verengt sie sich. Vernarbt sich ja dann. Ah, hab ich was gelernt. Also jetzt erahne ich schon, was ihr beiden immer so macht. Nicht. Vorher gemacht. Andere nicht auch machen. Stefan! Diese Schiene wollen wir jetzt gar nicht kommen. Nein, das intensivieren jetzt wir gar nicht. Obwohl wir es natürlich gerne täten, aber das tun wir nicht. Gute Besserung weiterhin. Danke. Richtig guten Sex und euch beiden viel Glück. Okay. Tschüss. Bis dann, du. Ja, tschüss. Noch ein Fax. Hallo Jürgen. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass alle Gewinner von Big Brother Ossis sind? Stimmt, ne? Böse Zungen behaupten, es hinge damit zusammen, dass Ossis die besseren Menschen seien. Rein statistisch gesehen, die müssten aber Wessis gewinnen, weil deren Anzahl im Haus immer höher war. Stimmt. Ich wollte das mal so aufzeigen, ohne Feindschaften heraufzubeschwören. Dein Alex aus dem Osten. Ja, das stimmt uns jetzt ein bisschen nachdenklich. Und wir fragen uns alle, warum sind das immer Ossis? Obwohl ich das Wort Ossi gar nicht will. Also warum sind es immer Leute aus dem Osten? Aber vielleicht soll man gar nicht drüber nachdenken. Es ist doch shit egal. Ja, wir sollten uns einigen, dass wir dieses ganze Ost-West-Gerede gar nicht mehr machen sollten. Wir leben in Deutschland, wir sind Deutsche. Und damit basta, nicht Ossi und Wessi und so. Du bist Sabrina, 18 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Sabrina. Also. Mein Thema ist Verkehrsunfall auf der Autobahn und ich bin bei der Feuerwehr und komme jetzt gerade von einem Unfall nach Hause. Oh, du kommst gerade von einem Unfall? Ja. Warst du beteiligt in oder an dem Unfall? Nein, ich bin bei der Feuerwehr und musste da jetzt retten. Hast du gerade am Anfang gesagt, habe ich nicht verstanden. Ja. Du arbeitest im Rettungsdienst. Nee, ich erkläre dir das jetzt. Das ist freiwillige Feuerwehr. Ja. Und da bin ich nur bei der Feuerwehr. Und das mache ich jetzt, da habe ich 5 Jahre lang Jugendfeuerwehr gemacht. Mhm. Und ich bin jetzt ja gerade erst 18 geworden im März und bin jetzt eigentlich erst seit kurzem dabei und habe jetzt wirklich vor kurzem erst meine ganzen Lehrgänge abgeschlossen. Und war erst ein paar Mal im Einsatz und das war alles so, ja, ich sag jetzt mal, Babyfax würden wir dazu sagen, Mühlheimer Brände und sowas halt. Also du bist ausschließlich wirklich im reinen Feuereinsatz? Ja. Nicht im Rettungsdienst? Ja, Feuerwehr, technische Hilfe, also mit Rettung haben wir nichts zu tun. Mhm. Und das ist krass, weil es war ein Toter dabei, es war eine Familie. Gerade eben. Ja, Vater, Mutter und Kind. Und also der Vater, der ist verstorben dann noch am Unfallort. Wie ist denn der Unfall passiert? Die müssen irgendwie frontal auf den Baum drauf. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Das ist alles Sachen der Polizei und ich weiß es nicht. Als ihr ankamt, als du ankamst, welches Bild habt ihr gesehen? Für mich war es nur Chaos. Das Auto hat vor allem der Motorraum leicht gebrannt. Mhm. Es war eingedrückt und das sind ganz viele Menschen und die schreien und man steht erst mal da und man hat jetzt die Lehrgänge hinter sich und man hat das immer theoretisch gehört und dann steht man plötzlich da. Und eure Aufgabe ist es ja dann, diese Leute aus diesen Autos, welches nur auch brannte, genau, in diesem Fall also zu befreien. Genau, also wir aus mit hydraulischen Rettungsgeräten, so Spreiz, so Scheren und die arbeiten dann wirklich mit 36 bar Arbeitsdruck und dann machen wir dann die Türen auf, weil die Rahmen verzogen sind. Mhm. Also kann man überhaupt noch eigentlich Türen aufmachen in so einem Fall? Normal gar nicht. Sind doch. Doch, kann man auch. Also die Spreizer, die können bis zu 17 Tonnen drücken. Ja, die mit den Geräten, ich meine so normal. Ja, nein, natürlich normal nicht. Nein. Normal nicht. Ja. Normal, unter anderen Umständen nicht. Das ist es eigentlich ratsam, da gibt es ja auch so zwei Lager, während ein Auto fährt, die Türen zu verschließen oder sollte man sie immer offen lassen, also nicht verriegeln? also ich aus Erfahrung sag mal, in der Übung haben wir auch schon zu in die Türen aufgekriegt. Mhm. Ich sag mal, mit so einer Kraft, was da dahinter steckt. Mit dem Gerät da, ne? Ja. So, es hat dieses Gerät da angeschlossen, das Auto brannte, da kommt es ja auf Sekunden an, ne? Ich denke mir, dass man da auch in höchster Aufregung ist, ne? Und Anspannung. Ja, das ist irgendwie, das läuft alles im Kopf ab. Das Schlimme sind irgendwie, wenn ein Kind vor einem sitzt und sagt, rette meinen Papa, und die Frau fragt immer, was ist mit meinem Mann? Also das Kind und die Frau waren bei Bewusstsein? Ja, noch, die Frau noch kurzzeitig, ja. Die Frau ist dann auch weggekippt. Und der Mann war schon bewusstlos? Der war schon bewusstlos, ja. Und sah man, dass er brannte? Dass er auch? Ja, es wäre kurz davor. Also es ist immer so, das Feuer ist normalerweise immer im Motorraum drin und dann tritt es langsam in die Beine über und was zuerst brennt, in die Beine. Und dann muss man halt gucken, dass man da schnell die Leute rausbekommt. Und wir haben ihn dann aus dem Auto rausgezogen, ständig Vitalfunktion kontrolliert, weil das machen wir dann unter den Umständen natürlich auch. Und ich meine, ich war noch nie bei so einem Einsatz, das ist mein allererster Einsatz. Und dann hat man gleich mit Leuten zu tun, die wo dann sterben, und dann sind Angehörige da. Und ist denn dieser Mann vor euren Augen quasi am Unfallort verstorben? Ja, also ein Kamerad hat zu mir gemeint, ich soll mich um den kümmern, ich soll das mal da hinlegen und soll das kontrollieren. Und dann habe ich ihn an den Rettungsdienst übergeben, und dann haben, also wo ich ihn übergeben habe, hat er schon keine Vitalfunktion mehr gehabt. Und das Kind, war das bei Bewusstsein? Hat das alles mitbekommen? Das war bei Bewusstsein, ja. Wie alt war das Kind? Ich denke mal so 5, 6 war das. Und die Mutter war dann auch bewusstlos geworden? Die ist dann auch noch umgekippt, ja, die musste man dann intubieren. Die hat Kopfverletzungen gehabt. Wie lange bist du jetzt wieder zu Hause von diesem Ereignis, von diesem Unfall? Seit deine Sendung angefangen hat. Also noch nicht lange? Nein, seit 1 Uhr. Also du stehst jetzt voll unter dem Eindruck, um nicht zu sagen Schock, dessen, was du gesehen hast. Ja, schon. Das kann man sich nicht vorstellen. Seid ihr denn, du hast gerade gesagt, es gab viele Schulungen und Vorbereitungen und so, gibt es da auch so bei der Feuerwehr so psychologische Vorbereitungen? Ihr werdet ja bei diesen Unfällen mit schlimmstem Leid konfrontiert, unter Umständen. Du hast es ja nur heute schon anfänglich erlebt. Und es gibt ja noch schlimmere Sachen. Sicher. Werdet ihr da so vortrainiert? Ja gut, es gibt natürlich gibt Schulungen mit Stressreaktionen, da kriegt man so Bilder gezeigt. Da zeigen sie sämtliche Bilder, also wirklich das Allerübelste, was man sich vorstellen kann. Aber im Endeffekt, natürlich haben wir die Möglichkeit, auf so Psychologendienste da hinzuweisen. Aber diese Psychologen sind eigentlich immer nur dann vor Ort, wenn es dann wirklich mal Flugzeugkatastrophen ist. Aber bei so, sage ich jetzt mal, relativ kleinen Einsätzen sind ja keine Psychologen. Das heißt, du bist jetzt eigentlich mit dir alleine und musst das auch mit dir alleine ausmachen. Ja, also wir haben vorher noch in der Wache, haben wir noch kurz drüber gesprochen, aber ich sage jetzt mal so, das sind alles alte Hasen, wo da drin sitzen. Und als Frau ist man da sowieso immer ein bisschen, ach ja, und die Frauen und können ja nichts und dann Schwäche zeigen und ich weiß nicht. Erstmal muss ich mal so zwischendurch sagen, dass ich das mit hohem Respekt höre, dass du auch als so junges Mädel solche Sachen machst. Bei der Freiwilligen Feuerwehr, du kriegst ja keine Kohle dafür, ne? Ja gut, ein bisschen Kohle kriegt man schon. Naja gut, ein kleiner Aufwandsentschädigung vielleicht. Aber das sind 17 Mark pro Stunde. Ja. Aber das ist, ja. Ja, aber dass du überhaupt so eine Arbeit machst, das ist ja auch, finde ich schon mal beeindruckend und toll. Liegt in der Familie, ja. Das ist Also mein Vater ist dabei, mein Bruder ist dabei. Und ich hab wie lange warst du dann heute an dem Unfallort insgesamt? Also ich war nicht so lange. Ich bin mit dem ersten Auto bin ich dann wieder gegangen. Das war circa von 23 Uhr bis jetzt kurz 1 Uhr, ja. Hast du noch gesehen, wie der verstorbene Mann dann abtransportiert wurde? Oder hast du da geholfen müssen? Nee, ich habe gar nichts mehr mitbekommen. Ich habe ihn an den Rettungsdienst übergeben. Achso, damit... Dann handelt man mit Tunnelblick. Man sieht wirklich nur noch das, was vor einem ist. Also wenn ich jetzt an einem Schloss arbeite, das aufzumachen mit dem Spreizer, dann sehe ich wirklich nur das. Das ist dann wirklich... Nee, das Schlimme ist, wenn dann das Kind sitzt da und wir haben ja extra Spielzeug in unseren Autos drin, falls Kinder dabei sind. Und dann hat mein Kamerad gemeint, ich soll das machen, weil als Frau ist man da immer ein bisschen sensibler, was das betrifft. Und dann hat man halt die Kinder auf dem Schoß und... Ja. Hat denn dieses Kind reagiert? Hat das verstanden, was da für eine Katastrophe gerade passiert ist? Ich denke mal schon, weil es hat mich gefragt, wo ist mein Papa und was ist mit dem und... Hat es geweint? Ja, es hat geweint. Und das, ja, man kommt ständig Fragen, die Frau hat mich gefragt, was ist mit meinem Mann? Und man darf in so einer Situation, haben wir gelernt, wir dürfen denen keine Auskunft geben. Natürlich nicht, ja. Also wir dürfen nicht lügen, wir dürfen ihnen auch keine Auskunft geben. Wir sollen halt immer sagen, ich weiß es nicht, wir helfen ihnen, weil man hat da drei Menschen im Auto sitzen und die sind in Panik und die sind wirklich in Panik. Und Und es ist Chaos und da brennt es und die einen gucken, dass das Auto, das ist gelöscht wird und dann ist es... Boah. Man muss sich mal vorstellen, das, was du jetzt erzählst, das passiert dutzendfach täglich, ne? Ja. Auf den Autobahnen, mhm. auf den Straßen, immer wenn Unfälle, wenn schlimme Dinge passieren. Hast du schlafen können heute Nacht? Ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Bist du gerade mit dem Auto nach Hause gefahren? Ja, bin ich noch. Mhm. Hat man wahrscheinlich ständig vor Augen, ne? Dann diese Bilder von gerade. Ja, ich meine, ich habe selber auch mal einen Autounfall gehabt, aber das war dann irgendwie anders. Aber wenn man das dann so sieht... Dann hast du Angst gehabt, eigentlich gerade in dein Auto zu steigen und selbst Auto zu fahren, wenn man so einen Horror gerade gesehen hat vorher? Eigentlich weniger. Mhm. Das ist... Denn dieses verfluchte Auto... So als Allgemeinbegriff mal so gesagt, kann es ja ständig verursachen, ne? So solche schweren Unfälle. Ja, man ist sich darüber bewusst, ja. Mhm. Also es ist ständig da und man fragt sich dann wirklich, ist das wirklich das Richtige? Mache ich das Richtige, weil es ist ja nicht mein Beruf. Mhm. Was ist dein Beruf eigentlich? Ich bin Schüler und mache jetzt demnächst Erzieherin. Ach so. Mhm. Also ganz andere Schiene, ja. Das ist... Also ich glaube, Sabrina, wenn du das durchziehst und durchhältst, wird das wird es dir bestimmt sehr viel bringen an Lebenseinsicht, an Lebenserfahrung und an Charakterformung. Wenn du es aushältst, wenn du es weitermachst. Ja. Abgesehen davon, dass du natürlich einen guten und wichtigen Dienst uns allen letztendlich bietest dadurch, dass es Leute gibt für dich, die das machen. Ja, es ist wichtig, dass es das gibt. Absolut, absolut. Du weißt, dass ich immer einen Fachmenschen hier im Hintergrund habe. Ja. Einen Psychologen. Und ich glaube, den hast du wirklich dringend nötig, jetzt und heute. Wir haben uns jetzt eine Weile unterhalten, aber das kann das natürlich nicht richtig auffangen. Ja. Also, das ist der Ferdinand. Ferdinand, glaube ich, telefoniert gerade noch mit einer anderen Zuschauerin. Mhm. Leg mal auf und du wirst ja eh nicht sofort einschlafen können jetzt. Nee. Er ruft dich in den nächsten Minuten, 10 Minuten vermute ich mal an. Okay. Ja. Alles Gute. Ja, tolle Sendung, ja. Dankeschön, Sabrina. Tschüss. Tschüss. Annette, 40 Jahre, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Annette, was ist dein Thema? Ja, also mir ist eigentlich das Schrecklichste vom Schrecklichsten passiert. Meine Eltern sind vor 3 Wochen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Beide Eltern? Beide, ja. Wir hatten auch ein super Verhältnis zusammen. Ich war auch kurz vorher noch da, hab den Koffer runtergetragen und mein Vater wollte zur Kur, beziehungsweise meine Mutter wollte mitfahren. Mhm. Also sie waren auf einer Erholungsreise quasi, ne? Ja. Mhm. Und denen wurde von der Kurklinik angeboten, dass sie abgeholt werden und die waren total happy. Und dann kam ich abends nach Feierabend nach Hause. Und dann rief mein Bruder halt an und er sagte, Annette, kannst du mal eben zu mir kommen? Unsere Eltern hatten einen kleinen Unfall, ich musste was sagen. Aber da dachte ich nur, die lägen irgendwo im Krankenhaus oder so. Mhm. Und dann kam ich an und dann dachte mein Bruder mir, dass unsere Mutter tot ist. 5 Minuten später rief die Uniklinik an, dass sie mit meinem Vater am Operieren sind, aber wir sollten nicht kommen. Hm. Ja, und dann 5 Minuten später teilte man uns mit, dass mein Vater auch tot ist. Was ist da passiert? War das auch auf der Autobahn? Nee, das war B54, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist hier in Münster, so eine Schnellstraße. Hm. Und angeblich, so vermutet die Polizei, dass sie wohl einen Platten hatten und haben den Reifen gewechselt. Mhm. Und die wollten wohl gerade wieder losfahren. Der Wagen stand auf der Standspur und da ist ein LKW ungebremst hinten reingefahren. Also völlig schuldlos. Ja. Völlig schuldlos. Ja. Und so wie die Polizei sagt, ist der LKW auch, ja, bis zum Fahrersitz durchgefahren. Man kann auch nicht mehr feststellen, ob da irgendwie Koffer oder was drin war. Es ist so schlimm, was man mit diesen LKWs hört in letzter Zeit. Ja. Das sind furchtbare Unfälle, die verursachen. Ja. Auch hier in Köln ist es ganz schlimm, hier gibt es einen... Ringen um Köln herum, das ist ständig schwerste Unfälle. Ja. Da schlafen die einen, sind unkonzentriert oder so. Mhm. Bist du dann, hast du dann direkt ins Krankenhaus gefahren? Mit deinem Bruder? Nee, brauchten wir nicht mehr. Also wie gesagt, wir haben die Nachricht bekommen, die sagt, vor morgen früh konnten wir sowieso nichts machen und 3 Minuten später haben wir dann halt die Nachricht erhalten, dass unser Vater auferstorben ist. Mhm. Ja, ich dachte, dass ihr die Eltern im Krankenhaus noch mal sehen wollt. Nee, wir durften gar nicht. Wir durften gar nicht. Mhm. Das ist auch, glaube ich, mein größtes Problem. Also erstmal hatte ich wirklich ein super, super Verhältnis zu meinen Eltern. Mhm. Wie alt waren denn deine Eltern? 67. 67, beide? Ja. Mhm. Und ich kann das irgendwo gar nicht so, ich kann das gar nicht glauben. Ich weiß es vom Kopf her, weiß ich es. Das war vor 2 Wochen, sagst du, ne? Ja. Ganz frisch noch. Ja. Vom Kopf her weiß ich es. Aber irgendwie, auch die Reaktion war auch so, nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Stimmt nicht, oder? Und dann läuft man halt einen anderen Morgen auf dem Friedhof rum, sucht ein Grab aus, sucht zwei Säge aus und man sieht sie nicht mehr. Das kommt auch nicht zurück. Das ist, irgendeiner sagt einfach so, deine Eltern sind tot und da habe ich, glaube ich, so ein großes Problem mit, weil es nicht, ich kann es halt nicht glauben. Das ist ja schon so schlimm, wenn man einen Elternteil verliert, aber auf einen Schlag sind beide plötzlich weg. Ja. Auf einen Schlag. Ja. Wie hast du denn die Beerdigung verkraftet? Ja, weiß ich gar nicht. Ja, lief halt nicht so ab wie so ein Film. Weiß ich, kann ich dir gar nicht sagen. Ja, es, wie gesagt, ich habe das eigentlich total verdrängt. Ich wusste das. Also vom Verstand her weiß ich, dass meine Eltern erlagen. Aber dann so zwei Säge und... Hast du bei der Trauerrede überhaupt zuhören können, was der Pfarrer gesagt hat? Doch, das schon. Aber das wir hatten vorher auch mit dem Pfarrer geredet. Und ich hatte ihn auch darum gebeten, weil ich, wenn ich sonst an Beerdigungen teilgenommen habe, fand ich diesen Moment immer so schrecklich, wenn der Sarg ins Grab gelassen wurde. Und dann habe ich immer so für mich gedacht, wenn das meine Mutter oder mein Vater wäre, das würdest du nicht, dann würdest du umkippen. Und da habe ich mir jetzt vorgestellt, wenn die Reihe nach runtergelassen werden, das verkraftest du nicht. Und da war der Pfarrer auch ganz toll, obwohl ich mit Kirche sonst wirklich nichts am Hut habe. Aber der war ganz toll. Die Särge sind oben stehen geblieben und das war wohl... Das heißt, ihr habt das gar nicht gesehen, als ihr dann nach unten gelassen habt? Nee, ich habe die umstehen gelassen, dann konnte man Abschied nehmen und dann... Ja. Gehst du oft hin zum Grab? Also im Moment täglich. Habe ich auch das Bedürfnis nach. Hätte ich auch vorher nie gedacht. Wie ist denn das mit der Wohnung? Die müsst ihr jetzt auflösen. 1000 Sachen erledigen. Ja, 1000 Sachen, genau so ist es. Das ist doch auch ganz schlimm, dann in die Wohnung zu gehen, wo die noch vor ein paar Wochen ganz normal gelebt haben. Ja, das ist ja auch irgendwie, weil das ja... So heute wären sie zum Beispiel wiedergekommen. Ich glaube, man verdrängt das irgendwo. Man weiß es halt. Aber so ab heute ist irgendwie alles wieder ganz anders. Du hast einen Bruder, sagst du? Ja. Und Gott sei Dank verstehen wir uns saugut. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt euch gegenseitig schon eure Trauer offen zeigen. Ja. Bist du verheiratet? Hast du einen Partner? Nein, ganz alleine. Also die Eltern waren schon ein sehr wichtiger Pol für dich, dass du eine enge Beziehung zu ihnen hattest. Sehr, sehr wichtig. Also ich war fast täglich da. Ich habe mit meiner Mutter, kann man sagen, abends 5-6 Mal telefoniert. Kleinigkeiten. Nur wenn ich sage irgendwie, ich habe toll gekocht, war lecker oder so. Was man so erzählt, klar. Ja. 67 Jahre alt beide, waren sie denn eigentlich noch so fit gesundheitlich? Total fit. Also wirklich total fit. Seit einem Jahr in Rente, war noch ihr ganzes Leben lang selbstständig. Ach, erst ein Jahr in Rente? Ja. Hatten dann das ganze Leben gearbeitet und dann nur ein Jahr? Ja, Ladenlokal hatten sie jetzt umgebaut. Das war seit 2 Wochen fertig. Haben sie ein Wohnzimmer von gemacht und waren eigentlich total happy in dem Moment, sag ich mal. Meine Mutter, die sagte noch, boah, jetzt fahren wir 3 Wochen in Kur. Wohnzimmer ist fertig, wenn wir wiederkommen, neues Schlafzimmer. Und ich denke auch mal, dass sie nichts davon gemerkt haben, das gibt mir eigentlich wohl Trost, aber irgendwie weiß ich gar nicht, wie man damit fertig werden soll. Das ist, glaube ich, der einzige Trost, wenn man überhaupt von Trost reden kann, dass sie nicht gelitten haben. Ja. Und vielleicht, dass sie beide gemeinsam gehen konnten. Ja, so sehe ich es auch. Das ist ja auch sehr schwer, wenn dann einer, wenn so alte Ehepaar so lange zusammen waren, wenn die getrennt werden durch den Tod. Ne? Das hilft dir nicht viel weiter, aber man denkt ja doch immer noch irgendwo, gibt es irgendwas... Ja, nee, ich denke genauso. Ich habe also auch wirklich im ersten Moment gesagt, es hätte schlimmer sein können, dass einer übergeblieben wäre. Ja, oder schwerst verletzt, lange liegen muss. Aber das ist wirklich, weil die auch wirklich wie Kletten aneinander hängen, auch weil sie selbstständig waren. Die waren ihr Leben lang von morgens bis in anderen Morgen zusammen. Lieber Nette, meine Sendung ist zu Ende. Ich möchte aber auch, dass du mit meinem Psychologen gleich nochmal redest. Okay. Dann leg bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja. Danke, mein, mein Beileid und auf Wiedersehen. Jo, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Team im Hintergrund, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Anne Buchholz, Michael Schrezenmeier, Marc Sommer, Pamela Koppay, Stefan Gehrig und Ferdinand Nies. Unser Thema nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt Verbotene Liebe. Am Donnerstag ist Feiertag. Wir sind in der Nacht vom Montag auf Dienstag wieder da. Macht's gut. Ciao.